1919. Arbeiter und Arbeitslose demonstrieren für Arbeitsbeschaffung und Erhöhung der Brotrationen. Als der sozialdemokratische Kanzler Renner die Forderungen ablehnt, wird daraus eine Demonstration für die Sozialistische Republik. Darauf lässt Renner die Stadtschutzwache die Demonstration zerschlagen. 6 Menschen sterben. Die Regierung spricht von einem kommunistischen Putschversuch.